zur Beileidsbekundung zum Tod von Professor Dr. Kim Jae-un, Forscher der Kim Il-sung-Universität, Träger des Kim Jong-il-Preises, Wissenschaftler des Volkes und Mitglied der Akademie, schickte Genosse Kim Jong-un am 12. März an den Katafalk vom Verstorbenen einen Kranz.